Bonn. Bei einem Treffen von Vertretern aus Union und SPD wurde erneut über die Einführung einer Höchstzahl an Mandaten im Deutschen Bundestag diskutiert. Bislang gibt es nur eine gesetzlich festgelegte Mindestzahl und die liegt bei 598 Sitzen. Aktuell hat der Bundestag aber 709 Abgeordnete und das sind aufgrund der Überhang- und Ausgleichsmandate 111 Abgeordnete mehr als per Gesetz vorgesehen. Eine Einigung haben die Gesprächspartner bisher noch nicht erzielt, doch der Wille zu einem Kompromiss sei da, betonen die Vertreter der Koalitionspartner. Beobachter sind jedoch nicht sehr zuversichtlich, dass bald eine Lösung gefunden werde. Zu unterschiedlich seien die Interessen der einzelnen Parteien. Dabei sei die Reform dringend notwendig. Schon bei den nächsten Wahlen im Herbst kommenden Jahres könnte die Zahl der Bundestagssitze nach dem aktuellen Wahlrecht die Zahl 800 überschreiten. Und das würde die Bundeskasse weiterhin stark belasten, warnt der Bund der Steuerzahler. Seinen Schätzungen zufolge könnte man pro Jahr bis zu 78 Millionen Euro einsparen, wenn man sich 2017 bereits an die reguläre Mindestgröße von 598 Abgeordneten gehalten hätte. Um das Ziel einer Bundestagsverkleinerung zu erreichen, müsse man aber bis spätestens Mitte April zu einem Konsens kommen. Ansonsten lasse sich die Reform für die Bundestagswahlen im kommenden Jahr nicht mehr umsetzen, betont der Bund der Steuerzahler.